Jesus hielt sich zur Zeit der Gefangennahme mit den Jüngern in Gethsemane auf. Weil die Menge Jesus nicht kannte, bezeichnet Judas verabredungsgemäß den Gesuchten durch einen Kuss, worauf die Häscher ihn festnehmen. Einer der Dabeistehenden zieht das Schwert und haut dem Knecht des Hohenpriesters das Ohr ab. Und es verließen ihn, Jesus, alle Jünger und flohen. Da uns das Schicksal der Jünger beschäftigen soll, richten wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf den letzten Satz. Warum also wurden die Jünger nicht ebenfalls verhaftet? Die Antwort des Evangelisten Markus und des Matthäus lautet, weil sie geflohen sind. Dieser so unschuldig aussehende Satz ist eine psychologische Fallgrube, welche sich die Verfasser der Evangelien selbst graben mussten. Betrachten wir doch einmal das geschilderte Vorkommnis im Lichte des wirklichen Lebens und fragen wir uns dann, warum flohen denn eigentlich die Jünger? Sie suchten doch wohl aus Furcht das Weite. Wovor hatten sich denn die Jünger Jesu zu fürchten? Vor der eigenen Gefangennahme natürlich. Und warum sollten auch sie verhaftet abgeführt werden? Hier könnte man sagen, weil sie soeben Widerstand gegen die Behörde geleistet haben, indem einer von ihnen mit dem Schwerte dreinschlug. Aber wenn, wie ausdrücklich betont, nur einer Widerstand leistete und sonst überhaupt kein Grund zu ihrer Gefangennahme gegeben war, dann war es einerseits zwar durchaus verständlich, dass der Übereifrige Fersengeld gab, es lag aber dann andererseits für die sich friedlich haltenden Anwesenden keine Veranlassung vor, nun ebenfalls die Flucht zu ergreifen und sich dadurch verdächtig zu machen. Noch einmal. Wenn sie sich sonst schuldlos fühlten, konnten sie einer etwaigen Aufforderung des Anführers vorläufig mitzukommen ohne Besorgnis Folge leisten, da sie ja ihre Friedlichkeit und Unschuld leicht beweisen konnten. Nur musste, wie gesagt, sonst keine Veranlassung zur Flucht und Furcht vorliegen. Wenn trotzdem alle Jünger flohen, so musste also schon ein anderweitiger, kräftiger Grund sie hierzu antreiben. Gab es denn einen solchen Grund? In der Tat, und er war in und mit dem fatalen Umstande der Jüngerschaft gegeben. Als treue Jünger hatten sich bekanntlich die 11 dieselben Gesetzesübertretungen, die Verletzung des Sabbats und der Reinigungsvorschriften, zu Schulden kommen lassen wie der Meister. Als nun die Katastrophe herannahte, mussten die 11 dasselbe Schicksal, das dem Meister drohte, mindestens befürchten. Da alle Jünger tatsächlich geflohen sind, wie der Evangelist angibt, so kann hierfür eben nur der Umstand maßgebend gewesen sein, dass sie von vornherein alle Ursache dazu hatten, anzunehmen, als Jünger Jesu, die mit dem revolutionären Meister durch dick und dünn gegangen waren, drohe ihnen ebenfalls Gefangennahme und Verurteilung. Deshalb nur konnten alle ausnahmslos ihr Heil in der Flucht gesucht haben. Drohte ihnen wirklich aus dieser Richtung her Unheil, ihre Flucht beweist das, so mussten sich die Begleiter Jesu schon vorher davon vergewissert haben, dass das Synhedrium bzw. die Pharisäer und die Schriftgelehrten auch ihr Tun und Treiben mit scheelen Augen ansahen. Damit kommen wir zur Betrachtung der Ereignisse von der Gegenseite aus. Auch über das Schicksal der Jünger muss vorher ein Beschluss im Hohen Rate gefasst worden sein. Dieser Beschluss konnte im günstigsten Falle lauten, die Begleiter des angeblichen Messias ebenfalls zu verhaften, um sie zu verwarnen, weiterhin von dem Nazarener als Messias zu reden. Man wollte ja nicht etwa nur Jesus als Menschen an sich töten, sondern die von ihm vertretene Idee ausrotten. Da diese Idee aber auch nach der Vernichtung des Individuums Jesus in seinen Jüngern fortlebte, so musste das jüdische Synhedrium auch das Schicksal der 11 ins Auge fassen und dann zwangsläufig zu der Erkenntnis kommen, dass man die verhasste Messiasbewegung des Nazareners nur dadurch aus der Welt schaffen würde, wenn man mit dem Meister auch die Jünger unschädlich machte. Wenigstens musste man versuchen, vorerst die 11 auf unblutigem Wege zum dauernden Stillschweigen zu zwingen. Auf alle Fälle also hätte der Hohe Rat, wenn er nicht aus kompletten Dummköpfen zusammengesetzt war, den Beschluss gefasst, auch die Begleiter Jesu verhaften zu lassen. In diesem Augenblick wird uns klar, dass sich der Verfasser des Markus-Evangeliums in einem Knäuel von psychologischen Unmöglichkeiten verstrickt, wenn er den so harmlos aussehenden Satz hinschreibt: Alle Jünger flohen. Dieser kleine Satz verrät, dass der angebliche Urchrist Markus, wie auch Matthäus, ein Dichter ist. Und zwar ein Dichter, der sich wieder einmal mit seiner Psychologie festgefahren hat. Die Quintessenz des ominösen Satzes liegt nämlich in der vom Evangelisten zwar stillschweigend, aber mit großartiger Selbstverständlichkeit berichteten Tatsache, dass allen Jüngern die Flucht auch gelungen sei. Verblüfft fragen wir uns, sollte es wirklich allen Begleitern Jesu unter den geschilderten Umständen möglich gewesen sein, ungehindert zu entkommen? Wir haben allen Grund, skeptisch zu sein und wollen daher die Situation etwas genauer im Lichte der rauen Wirklichkeit betrachten. Erstens, da im Synedrium auch über das Schicksal der Jünger ein Beschluss gefasst sein musste, der auch im günstigsten Falle Verhaftung mit anschließender Verwarnung vorsah, da mithin auch Vorbereitungen zur Verhaftung der Jünger getroffen sein mussten, so hätte man im wirklichen Leben die ganze Aktion wesentlich anders inszeniert, als in den Evangelien geschildert wird. Weil durch Judas der Ort bekannt war, wo die Gesuchten sich aufhielten, hätte das Synedrium im wirklichen Leben beispielsweise den ganzen Bezirk umzingeln lassen und dann mit der Gefangennahme allerleichtes Spiel gehabt. Oder man hätte eben sonst zweckmäßige Vorsichtsmaßregeln ergriffen, um sicher zu sein, auch Jesu Begleiter in die Hände zu bekommen. Die Erzählung von der Verhaftung Jesu und die Flucht der Jünger setzt voraus, dass Vorsichtsmaßregeln nötig waren: Anwendung von Bewaffneten, Wahl der Nachtzeit und Überlistung, meint auch der Theologe E. Klostermann. Nur ein Dichter wird uns einreden wollen, dass alle um Jesus versammelten Jünger auch wirklich hätten entfliehen können. Man möchte einwenden, die Jünger hätten deshalb entkommen können, weil sich die Häscher nicht ernstlich bemühten, auch sie dingfest zu machen. Diese Annahme wird aber von Evangelisten selbst widerlegt, denn Markus lässt erkennen, dass die Häscher wirklich fest zugriffen. Ein gewisser Jüngling, das heißt ein ungenannter Anhänger Jesu, ließ bei seiner versuchten Festnahme in der Not sein Gewand fahren und entfloh nackt. Es wurde also doch ernst gemacht mit der Verhaftung aller Begleiter Jesu. Aber sonderbar, alle Jünger flohen. Alle Jünger konnten ungehindert entfliehen. So berichtet uns mit völlig ernster Miene der Evangelist, ich wollte sagen, die mit ihrer Psychologie verunglückten Dichter der Evangelisten. Doch diese Dichter haben in ihrer Lage getan, was sie tun konnten. Die ihnen gestellte dichterische Aufgabe forderte, dass die Jünger unbedingt aus der Katastrophe ihres Meisters herausgehalten werden mussten. Wer hätte denn sonst die Kirche gründen sollen, wenn die Apostel ebenfalls verhaftet und abgeurteilt worden wären? Im wirklichen Leben hätten die von einer bewaffneten großen Menge umstellten Begleiter Jesu nicht fliehen können. Jedenfalls wäre nicht allen Jüngern die Flucht geglückt, auch wenn sie ebenfalls ihr Gewand hätten fahren lassen. Man mag als Motiv der Flucht unterstellen, was man will, eben auch die Jünger seien eigentlich ohne jeden Grund und nur deshalb geflüchtet, weil sie in der Verwirrung den Kopf verloren hätten. Wie die Verhältnisse lagen, hätten unmöglich sämtliche Begleiter die Flucht gelingen können. Und wer etwa doch glücklich in der Nacht entwischen konnte, dem blieben im wirklichen Leben selbstverständlich die Häscher so lange auf den Fersen, bis sie ihn in irgendeinem Versteck aufgegriffen hätten. Ich kann dem Leser in dieser Angelegenheit noch weitere Überraschungen bieten und gleichzeitig interessante Belege dafür, wie ungemein gründlich die Evangeliendichter über das angeschnittene heikle Problem der Jüngerflucht nachgedacht haben. Den verhängnisvollen Satz »Alle Jünger flohen« bringen allein Markus und Matthäus. Lukas erzählt allerdings den Hergang der Szene ziemlich übereinstimmend, aber bei ihm fehlt der beanstandete Satz. Das ist die einfachste Lösung, die gefährliche Klippe zu vermeiden. Der neugierige Leser des Lukas-Evangeliums kann sich nun selbst überlegen, was denn wohl nun in jener Nacht aus Jesu Begleitern geworden sei. Außerdem konnte aber gerade Lukas die Jünger unmöglich von Jerusalem fliehen lassen, denn, wie wir bereits aus den Erörterungen über die Erscheinungen wissen, er hatte ja von der Tradition erfahren, dass sich Jesus nach seiner Auferstehung seinen Getreuen in und bei Jerusalem gezeigt hatte. Markus und Matthäus verstehen daher unter Flucht letzten Endes auch die ungehinderte Rückkehr der Begleiter Jesu nach Galiläa.